Dialoge, Seite 76. In der gegenwärtigen Zeit ist der Adel als politische Macht verschwunden. Aber noch ist der Grundbesitz ein Element gefährlichen Widerstandes für die Regierungen, weil er aus sich selbst heraus unabhängig ist. Es kann notwendig werden, ihn zu verarmen oder sogar vollständig zugrunde zu richten. Es genügt hierfür, die Steuern, die auf den Grundbesitz lasten, zu erhöhen, den Ackerbau in einen Zustand verhältnismäßiger Abhängigkeit zu erhalten und Handel und Industrie aufs Äußerste zu fördern, grundsätzlich aber die Spekulation. Denn eine allzu günstige Entwicklung der Industrie kann selbst wieder zu einer Gefahr werden, indem sie eine zu beträchtliche Zahl unabhängiger Vermögen erzeugt.